Kundgabe 3532. Empfangen durch Bertha Dudde am 1.9.1945. Vaterworte der Liebe. Ihr habt einen gewaltigen Helfer zur Seite und ihr wollet dennoch verzagen. Ihr dürfet jederzeit euch mir nahen im Gebet. Ihr dürfet diese Gnade nur nützen und ihr rufet mich an eure Seite. Und jeglicher Beistand ist euch sicher. In welcher Gefahr ihr auch schwebt. Meine Macht ist größer und kann jedes Unheil bannen im Augenblick. Dies müsset ihr euch vor Augen halten, so ihr ängstlich und kleinmütig zu werden droht. Euer Vater im Himmel verlässt euch nicht. Er ist euch in der Not näher denn je, solange ihr euch als seine Kinder fühlt und voller Vertrauen ihn anrufet um Hilfe. Immer wieder versichere ich euch meinen Schutz. Immer wieder richte ich euch auf durch mein Wort. Und immer wieder vermittle ich euch Kraft zum Widerstand gegen das Böse. Und inniger denn je umfasset euch meine Liebe, so ihr in Not des Leibes und der Seele euch befindet und zu mir flüchtet im Vertrauen, dass ich euch helfe. Ihr dürfet euch jederzeit geborgen fühlen, wenn die Welt um euch tobt, wenn irdische Maßnahmen euch erschrecken und bangen lassen. Dann strecket nur die Hand nach mir aus, dass ich euch recht führe, und ich geleite euch einen Weg, wo ihr dem Unheil entgeht. Denn ich schreite neben euch, und an mich reichet wahrlich nicht die Macht des Bösen heran. Er flieht mich, und er sucht sich die Menschen aus, die gleich ihm in der Finsternis wandeln, und lässet unbeachtet, die an meiner Seite gehen, im Licht und daher für ihn unerreichbar sind. Glaubet und vertrauet mir und lasset euch nicht niederdrücken von irdischer Not. Achtet nur eurer Seelen und überlasset mir die Sorge um euer irdisches Leben und gebet mir das Recht, für euch zu sorgen, indem ihr euren Willen mir ganz und gar hingebt. Und es wird das irdische Leben für euch erträglich sein. Denn ich bin immer bei euch, solange ihr eure Gedanken zu mir erhebt und mit mir verbunden zu sein begehret. Ich rufe meine Schäflein, und wenn ich sie gefunden habe, wenn sie zu ihrem Hirten zurückgekehrt sind, lasse ich sie nicht mehr sich verirren. Ich bleibe bei allen, die bei mir sein wollen, und verlasse sie ewiglich nicht mehr. Und wenn ich euch diese Versicherung gebe, warum banget ihr dann noch? Mein Wort ist Wahrheit und wird ewiglich Wahrheit bleiben. Ich neige mich stets voller Liebe meinen Kindern zu, so wie der leiseste Ruf zu mir dringt. Und darum kommet immer zu mir, so ihr mühselig und beladen seid. Meine Liebe ist stets gebebereit. Meine Liebe ist stets hilfsbereit. Ich kann euch helfen und ich will euch helfen und fordere nur euren Glauben, euer Vertrauen, auf das meine Liebekraft an euch wirksam werden kann. Amen.